pulsating for you. Pulsating for you. Willkommen in der schwarzen Zone. wir schicken dich ins All. 3 Tage später galt das Betreten der Zone als risikolos. Sofort begannen Truppen der Vereinten Nationen das Gebiet zu umzingeln und in das Zentrum vorzudringen. Es gab keine Anzeichen menschlichen Lebens oder einen Hinweis darauf, was sich abgespielt haben könnte. Das Einzige, was man fand, war eine Papphülle mit einer schwarzen Plastikscheibe. Dieses Material diente im Analogzeitalter als Speichermedium für akustische Informationen. Auf der Hülle stand LDC, die schwarze Zone. Willkommen in der schwarzen Zone.